Und Jahwe redete mit Mose also, sage Eliasar, dem Sohne Aarons, des Priesters, er soll die Räucherpfannen von der Brandstätte aufheben und streue das Feuer in einiger Entfernung von hier aus. Denn die Räucherpfannen dieser Frevler sind dem Heiligtume verfallen, nachdem sie mit ihrem Leben gebüßt haben, man schlage sie breit zu Blechen und überziehe damit den Altar. Denn sie haben sie hingebracht vor Jahwe und so sind sie dem Heiligtume verfallen. So mögen sie nun zu einem Wahrzeichen für die Israeliten werden. Da nahm Eliasar, der Priester, die kupfernen Räucherpfannen, welche die Verbrannten hingebracht hatten, und man schlug sie breit zu einem Überzuge für den Altar, als ein Merkzeichen für die Israeliten, dass keiner, der nicht zu den Nachkommen Aarons gehört, herzutreten darf, um vor Jahwe Räucherwerk anzuzünden, dass es ihm nicht ergehe, wie Korah und seiner Rotte, wie ihm Jahwe durch Mose verkündigt hatte. Am andern Morgen aber murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wieder Mose und Aaron und rief, ihr habt die, welche Jahwe angehörten, umgebracht. Als sich nun die Gemeinde wieder Mose und Aaron zusammenrottete, da blickten diese nach dem Offenbarungszelt, und schon bedeckte es die Wolke und die Herrlichkeit Jahwes erschien. Da begaben sich Mose und Aaron hin vor das Offenbarungszelt. Und Jahwe redete mit Mose also, hebt euch hinweg aus dieser Gemeinde, damit ich sie im Nu vertilge. Da fielen sie auf ihr Angesicht. Mose aber sprach zu Aaron, nimm die Räucherpfanne, tue Feuer vom Altar hinein, lege Räucherwerk auf und trage es schleunig in die Gemeinde hinein, dass du ihnen Sühne schaffst, denn das Wüten ist bereits von Jahwe ausgegangen, die Plage hat begonnen. Da nahm Aaron, wie Mose geboten hatte, und lief mitten unter die Volksmenge hinein. Schon hatte die Plage unter dem Volke begonnen, da räucherte er und schaffte so dem Volke Sühne. Als er nun dastand zwischen den Toten und den Lebendigen, da wurde der Plage Einhalt getan. Es belief sich aber die Zahl derer, die durch die Plage umgekommen waren, auf 14.700, ungerechnet die, welche um Korahs Willen umgekommen waren. Hierauf kehrte Aaron zurück zu Mose vor die Türe des Offenbarungszeites, und der Plage war Einhalt getan. Und Jahwe redete mit Mose also, rede mit den Israeliten und lass dir von ihnen je einen Stab von jedem Stamme geben, von allen ihren Fürsten, Stamm für Stamm, zusammen 12 Stäbe. Schreibe den Namen eines jeden auf seinen Stab, den Namen Aarons aber schreibe auf den Stab Levis, denn ein Stab gehört ihrem Stammhaupte zu. Sodann lege sie im Offenbarungszelte nieder vor dem Gesetze, wo selbst ich mich dir zu offenbaren pflege. Und der Stab desjenigen, den ich erwähle, soll ausschlagen, so will ich das Murren der Israeliten, das sie gegen euch erheben, zum Schweigen bringen, dass es mir nicht nochmals lästig falle. Als Mose dies den Israeliten verkündigt hatte, übergaben ihm alle ihre Fürsten, Stamm für Stamm, jeder Fürst einen Stab, zusammen 12 Stäbe, und der Stab Aarons war mit unter ihren Stäben. Sodann legte Mose die Stäbe vor Jahwe im Gesetzeszelte nieder. Als aber Mose am folgenden Morgen das Gesetzeszelt betrat, da hatte der Stab Aarons, der vom Stamme Levi, ausgeschlagen, hatte Sprossen und Blüten getrieben und trug nun reife Mandeln. Da brachte Mose die sämtlichen Stäbe aus dem Heiligtum heraus zu allen Israeliten, und sie beschauten sie und nahmen sich ein jeder seinen Stab. Jahwe aber gebot Mose, lege den Stab Aarons wieder hin vor das Gesetz, damit er aufbewahrt bleibe als ein Wahrzeichen für Widerspenstige, und ihr Murren ein Ende habe und mir nicht nochmals lästig falle, sonst müssten sie sterben. Da that Mose, wie ihm Jahwe befohlen hatte, also set er. Die Israeliten aber sprachen zu Mose, fürwahr, wir kommen um, wir sind verloren, wir sind alle verloren. Wer herantritt an die Wohnung Jahwes, muss sterben, sollen wir denn bis auf den letzten Mann umkommen?